Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In diesem Monat ist unser Spezialthema im Restaurant. Wie reservieren Sie auf Deutsch? Wie bestellen Sie im Restaurant? Wie können Sie sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Wann heißt es setzen oder legen? Wann sitzen oder liegen? Wiederholen Sie mit uns die Regeln dazu. Üben Sie außerdem Ausdrücke aus der Comicsprache, die man im Alltag manchmal hört. Und hören Sie, wie man das Wort irgendein richtig verwendet. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Ein historisches Flugzeug ist wieder zurück. Halloween ist auch in Deutschland populär. Und heiraten ist jetzt für alle möglich. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. In welchem Land hat das Flugzeug seit 2008 gestanden? Landshut kommt ins Museum. Eines der bekanntesten Flugzeuge der deutschen Geschichte ist wieder zurück. Die frühere Lufthansa-Maschine Landshut. Am 13. Oktober 1977 entführten palästinensische Terroristen das Flugzeug. Nach einer Odyssee durch viele Länder konnten deutsche Elitepolizisten am 18. Oktober die Menschen im somalischen Mogadischu aus der Maschine befreien. Danach ist die Landshut weiter für die Lufthansa und später für andere Fluggesellschaften geflogen. Seit 2008 hat sie auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza gestanden. Dort haben Spezialisten das Flugzeug dieses Jahr zerlegt und im September nach Deutschland geholt. Aktuell restaurieren es Experten am Dornier-Museum in Friedrichshafen in Baden-Württemberg. In welchem Land hat das Flugzeug seit 2008 gestanden? In Brasilien. Text 2. Welches Gemüse möchten viele Halloween-Fans haben? Dämonen bringen Geld. Halloween ist in Deutschland populär und das bringt vielen Geschäften Geld. Fast 200 Millionen Euro Umsatz machen die Geschäfte jedes Jahr vor dem Fest. Das sind fast 10 Euro pro Familie. Besonders viel Geld investieren Eltern in die Kostüme ihrer Kinder. Natürlich kaufen Familien außerdem viele Süßigkeiten für die kleinen Dämonen, Vampire und Zombies. Auch die Bauern freuen sich. Ohne einen Kürbis vor der eigenen Tür möchte nämlich kein Halloween-Fan feiern. Welches Gemüse möchten viele Halloween-Fans haben? Sie möchten einen Kürbis haben. Text 3. Ab wann können homosexuelle Paare in Deutschland heiraten? Hochzeit für alle. Viele Jahre haben Politiker über das Thema diskutiert und gestritten. Jetzt ist klar, ab dem 2. Oktober können in Deutschland Männer Männer heiraten und Frauen Frauen. Ende Juni hatte das Parlament der Ehe für alle zugestimmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel votierte mit Nein. Sie wollte, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich ist. Anderer Meinung war Familienministerin Katharina Barley. Die Ehe für alle macht Deutschland zu einem modernen Land. Trotzdem hat auch Merkel den Weg für die Ehe zwischen homosexuellen Paaren freigemacht. Sie war bei dem Thema gegen einen Fraktionszwang. Jeder Abgeordnete konnte also selbst entscheiden, ob er mit Ja oder Nein votiert. Erlaubt war auch eine andere Meinung als das offizielle Parteiprogramm. Durch die Ehe für alle sind hetero- und homosexuelle Paare juristisch gleichgestellt. Konsequenzen hat das bei Adoptionen. Vorher durften homosexuelle Paare kein Kind adoptieren. Jetzt ist das möglich. Ab wann können homosexuelle Paare in Deutschland heiraten? Sie können ab dem 2. Oktober heiraten. In diesem Spezial laden wir Sie ein, uns ins Restaurant zu begleiten. Wie reservieren Sie auf Deutsch? Wie bestellen Sie im Restaurant? Und falls einmal etwas fehlt oder nicht in Ordnung ist, wie können Sie dem Kellner sagen, was nicht passt? Außerdem informieren wir Sie zu landeskundlichen Fragen. Welche Gewohnheiten gibt es beim Bezahlen? Wie viel Trinkgeld ist üblich? Zu diesen Themen lernen Sie Wortschatz und Redemittel. Sie hören Dialoge, können Ihr Hörverständnis trainieren und selbst Sprechen üben. Mit dieser Vorbereitung wird Ihr nächster Besuch in einem deutschen Restaurant sicher gut gelingen. Hören Sie ein Telefongespräch. Ein Mann ruft in einem Restaurant an, um einen Tisch zu reservieren. Restaurant Waldbach, guten Tag. Guten Tag, Baldini ist mein Name. Ich würde gerne einen Tisch für 4 Personen bei Ihnen reservieren. Gerne. Für wann denn? Für kommenden Freitag, 19 Uhr. Geht das? Am Freitagabend sind wir leider schon komplett ausgebucht. Da haben wir eine große private Feier. Deshalb sind schon sehr viele Tische belegt. Okay. Und am Samstag? Wie sieht es da aus? Um wie viel Uhr möchten Sie denn dann kommen? Auch um 19 Uhr? Da würde es schon früher gehen, so um 6:30. Tut mir leid, da ist auch schon alles voll. Aber ich sehe gerade, um 8 Uhr wird wieder ein Tisch frei. Wäre das auch möglich für Sie? Ja, das geht. Fein. Dann trage ich Sie für Samstag ein um 20 Uhr. Wie war nochmal der Name? Baldini. Eine Frage habe ich noch. Kann ich meinen Hund mitbringen? Leider nein, Herr Baldini. Hunde sind in unserem Restaurant nicht erlaubt. Okay, kein Problem. Dann weiß ich Bescheid. Bis Samstagabend. Auf Wiederhören. Bis Samstag. Auf Wiederhören, Herr Baldini. Lesen Sie jetzt die Aussagen zu diesem Dialog in Ihrem Begleitheft in Übung 5. Hören Sie sich dann den Dialog noch einmal an. Sie hören jetzt 5 Aussagen zum Dialog. Sind sie richtig oder falsch? Antworten Sie nach dem Signal. Herr Baldini möchte einen großen Tisch für sehr viele Personen reservieren. Falsch. Er möchte einen Tisch für 4 Personen reservieren. Herr Baldini möchte einen Tisch für Sonntag. Falsch. Er möchte einen Tisch für Freitagabend oder für Samstagabend. Am Freitagabend findet im Restaurant eine große private Feier statt. Richtig. Gäste dürfen ihre Hunde ins Restaurant mitbringen. Falsch. Hunde sind im Restaurant nicht erlaubt. Herr Baldini reserviert einen Tisch für 20 Uhr. Richtig. Übrigens, wenn Sie essen gehen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Wahl ist ein Restaurant. Je nach Restaurant ist die Atmosphäre formell oder gemütlich. Auf dem Land gibt es auch Gasthäuser. Dort isst man meistens etwas, aber man kann auch nur etwas trinken. Die Atmosphäre ist meistens nicht sehr formell. Und auch im Café kann man manchmal eine Kleinigkeit essen. Meistens gibt es aber vor allem süße Dinge, wie Kuchen oder Gebäck. In der Kneipe kann man abends Bekannte oder Freunde treffen. Oft trinkt man dort Bier oder Wein. In der Regel kann man dort auch etwas essen. Die Atmosphäre ist informell. Beim Bestellen müssen Sie wissen, was ist was auf der Speisekarte? Wir stellen Ihnen Getränke, Speisen und andere wichtige Ausdrücke vor. Wiederholen Sie die Wörter nach dem Signal. Die Schorle. Das ist eine Mischung aus Wein oder Saft mit Wasser. Zum Beispiel die Apfelschorle. Das oder der Radler. Ein Radler ist eine Mischung aus hellem Bier und Zitronenlimonade. Das Alkoholfreie. Das ist kurz für ein alkoholfreies Bier. Ein alkoholfreies Bier hat höchstens 0,5 Volumenprozent Alkohol. Speisekarten sind meistens in Kategorien unterteilt. Die Vorspeise, die Hauptspeise, die Nachspeise. Manchmal lesen Sie auch die Beilage. Zu den Beilagen zählen Kartoffeln, Nudeln, Reis und Gemüse. Bei den Fleisch- und Fischgerichten sind sie normalerweise dabei. Man muss sie nicht extra bestellen. Hausgemacht. Das heißt, Nudeln, Kuchen etc. werden nicht gekauft, sondern selbst hergestellt. Die Tageskarte. Darauf steht das Essen, das es nur an diesem Tag gibt. Das Wiener Schnitzel oder das Schnitzel Wiener Art. Ein Wiener Schnitzel ist aus Kalbfleisch. Ist das Schnitzel aus anderem Fleisch, steht auf der Karte Schnitzel Wiener Art. Hören Sie nun einen Dialog im Restaurant. Entschuldigung, wir würden gerne bestellen. Ich bin sofort bei Ihnen. Was darf's denn sein? Eine Frage. Was ist denn heute das Tagesgericht? Das ist Schnitzel in Rahmsoße mit Pilzen und hausgemachten Nudeln. Sagen Sie, ist die Soße mit Glutamat gemacht? Dagegen bin ich nämlich allergisch. Nein, wir verwenden kein Glutamat. Dann nehme ich das Tagesgericht. Gern. Und für die Dame? Ich hätte gern den Chefsalat nach Art des Hauses. Nur eine Bitte, können Sie das Hühnchen weglassen? Ich bin Vegetarierin. Kein Problem. Einmal Chefsalat ohne Huhn. Und zu trinken? Für mich einen trockenen Weißwein, bitte. Vielleicht einen grünen Veltliner aus Österreich? Ja, den probiere ich. Und ich nehme ein alkoholfreies. Sonst noch etwas? Vielleicht einen Aperitif? Nein, danke. Aber bringen Sie mir bitte noch eine Flasche Wasser. Sehr gern. Hören Sie nun, wie Sie sich im Restaurant korrekt ausdrücken. So können Sie nach dem Kellner, also der Bedienung, rufen. Entschuldigung. Dabei heben Sie gleichzeitig Ihre Hand leicht nach oben. So können Sie nach der Zubereitung fragen. Sagen Sie, sind in dem Gericht Nüsse? Ist das Gulasch aus Rindfleisch oder aus Schweinefleisch? So können Sie einen Änderungswunsch formulieren. Könnte ich statt Nudeln auch Reis als Beilage haben? Könnten Sie die Nüsse bitte weglassen? Dagegen bin ich allergisch. So können Sie bestellen. Ich nehme... Ich hätte gerne... In Ihrem Begleitheft Übung 8 können Sie nun schriftlich üben, wie Sie sich im Restaurant gut ausdrücken können. Jetzt können Sie die gehörten Redemittel noch einmal üben. Hören Sie die Anweisung und sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modelllösung. Rufen Sie die Bedienung und sagen Sie, dass Sie bestellen möchten. Entschuldigung, wir würden gern bestellen. Fragen Sie, ob das Tagesgericht aus Schweine- oder Rindfleisch ist. Ist das Tagesgericht aus Schweinefleisch oder aus Rindfleisch? Formulieren Sie einen Änderungswunsch. Sie möchten statt Kartoffeln einen kleinen Salat als Beilage haben. Könnte ich statt Kartoffeln einen kleinen Salat als Beilage bekommen? Manchmal passt etwas nicht und Sie müssen etwas reklamieren. Wie können Sie das höflich sagen? Hören Sie die Beispiele. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Entschuldigung, die Gabel ist dreckig. Darf ich Sie um eine neue bitten? Natürlich, sofort. Entschuldigung, ich hatte das Steak Medium bestellt, aber es ist innen noch ganz blutig, fast roh. Das tut mir leid, dann nehme ich es zurück. Die Küche wird Ihnen gleich ein neues zubereiten. Hallo? Ja, bitte? Entschuldigung, aber die Suppe ist total versalzen. Die kann man nicht essen. Oh, das tut mir leid. Das werde ich dem Koch sagen. Darf ich Ihnen eine andere bringen? Übrigens, das Präfix ver drückt aus, dass etwas zu extrem ist. Zum Beispiel: Das Omelett ist verbrannt. Oder: Die Kartoffeln sind total verkocht. Nach dem Essen geht's ans Bezahlen. Zum Kellner sagt man dann: Die Rechnung bitte. Oder: Wir möchten gern zahlen. Hören Sie dazu einen Dialog. Wir möchten gern zahlen. Gern. Zusammen oder getrennt? Zusammen. Einmal Tagesgericht, Chefsalat ohne Huhn, ein alkoholfreies, ein Wein und ein Wasser. Das macht zusammen 31,80 Euro. Machen Sie 35. Danke sehr. Einen schönen Abend noch. In Deutschland wird beim Essen im Restaurant aber oft auch getrennt gezahlt. Das ist ganz normal. Soll es anders sein, kommuniziert der Einladende das vorher explizit. Zum Beispiel so: Darf ich dich heute einladen? Dankeschön, das ist aber nett. Oder: Die Rechnung geht heute auf mich. Damit die Bedienung weiß, ob die Gäste getrennt zahlen oder nicht, fragt sie: Zusammen oder getrennt? Wenn das Essen gut war, geben Sie eine runde Summe. Zum Beispiel: Das macht zusammen 36,60. Machen Sie 40 bitte. Oder: Bitte sehr, stimmt so. Üblich ist ein Trinkgeld von ca. 10%. Ergänzen Sie nun den Dialog nach der Anweisung. Sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Es geht los. Rufen Sie die Bedienung. Sagen Sie, dass Sie zahlen möchten. Die Rechnung bitte. Ich bin gleich bei Ihnen. So, geht das zusammen oder getrennt? Sagen Sie, dass Sie getrennt zahlen. Getrennt bitte. Ich hatte ein Radler, einen Cappuccino, einen Salat und den hausgemachten Apfelkuchen. Das macht dann 17,80 Euro bei Ihnen. Runden Sie das Trinkgeld auf 20 Euro auf. Machen Sie 20, bitte. Danke sehr. Wer in Deutschland mit dem Auto unterwegs ist, sollte gut und schnell lesen können. Denn Verkehrsschilder sehen hier oft wie eine komplizierte Pyramide aus, weiß unsere Lieblingsrussin Alia Begischewa. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Schilder sind normalerweise dafür da, dass Menschen schnell etwas verstehen. Nicht so in Deutschland. Hier bringen Verkehrsschilder oft mehr Verwirrung als Aufklärung. So haben sich schon Generationen von Ausländern den Kopf darüber zerbrochen, wer denn dieser Herr Einbahn ist, dessen Namen in Deutschland Tausende von Straßen tragen. Woher sollen sie auch wissen, dass Einbahnstraße kein Straßenname, sondern ein Verkehrszeichen mit Text ist? Dass die Deutschen sich die Mühe machen, ein Wort mit 4 Silben auf ein Verkehrsschild zu schreiben. Und dass sie es dann auch in der gleichen Höhe anbringen wie das Straßenschild. Ein Freund aus Russland hat aus diesem Grund einmal fast einen Herzinfarkt bekommen. Sein Auto stand nicht mehr in der Straße, in der er geparkt und deren langen Namen er sich mühevoll aufgeschrieben hatte. Er wusste nicht, dass es ganz in der Nähe eine weitere Straße mit dem gleichen Namen gab, die Einbahnstraße. Dort fand er das Auto am Ende doch noch. Fahrzeit ist Lesezeit. Das glauben jedenfalls deutsche Verkehrsplaner. Und schreiben oft unter Schilder irgendwelche klitzekleinen Wörter oder auch Zahlen. Deutsche Fahrlehrer müssen deshalb ihren Schülern beibringen, Verkehrsschilder immer von unten nach oben zu lesen. Dass man mehrstöckige Verkehrsschilder lesen soll, während man mit 180 Kilometern in der Stunde über die Autobahn brettert, finde ich grob fahrlässig. So hängt unter dem Tempolimit oft ein weiteres Schild mit einer Zeitspanne. 100 von 22 bis 6 Uhr zum Beispiel. Bis man das gelesen und sich überlegt hat, ob es für einen relevant ist, kommt schon ein neues Schild mit Wörtern in Kleinschrift. 80 bei Nässe. Ganz abgesehen davon, dass kaum ein Autofahrer aus dem Ausland sich etwas darunter vorstellen kann, ist das Schild auch aus deutscher Sicht problematisch. Denn gerade bei Nässe ist das Lesen aus dem Auto heraus extrem schwierig. Und das Wort Straßenschäden auf Verkehrsschildern ist geradezu ausländerfeindlich. Aber keine Angst, die Deutschen meinen es nicht so. Sie lieben einfach ihre Sprache. Selbst unter Schilder, die selbsterklärend sind, packen sie Texte. Kennen Sie das Schild mit dem Halteverbotszeichen, auf dem ein niedliches Abschleppauto dabei ist, einen PKW zu laden? Klarer geht es eigentlich nicht. Darunter stehen aber noch 2 Zeilen Text. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt. Fahrzeuge ist übrigens nur ein komplizierteres Wort für Autos. Es scheint mir, dass manche Schilder nur aufgestellt werden, damit man darunter etwas Unsinniges schreiben kann. Ich lese, wie gelernt, von unten nach oben Schild 4. Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt. Schild 3, mit Parkschein 1 Stunde. Schild 2, werktags, Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr. Schild 1 wäre das einzig Normale in dieser Pyramide, wenn da nicht unter dem guten alten Parkverbotszeichen mit rotem Rand auch noch das Wort Zone stehen würde. Uff! Alia Begischewa schreibt in ihrer Kolumne, dass die Deutschen unter Schilder oft irgendwelche kleinen Wörter oder Zahlen schreiben. Das Präfix irgend hat die Bedeutung, dass etwas oder jemand nicht näher bekannt ist oder man nicht genau weiß, was es ist. Hören Sie ein Beispiel im Singular. Gestern wollte mich irgendein Mädchen auf Facebook als Freund hinzufügen. Ich kenne die überhaupt nicht. Vielleicht ist es eine Freundin von irgendeiner Freundin von dir. Haben Sie es gemerkt? Die Artikelwörter mit irgend werden nach Kasus, Genus und Numerus dekliniert. Im Singular benutzt man die Formen irgendein, irgendeine, im Plural oft irgendwelche. Hören Sie nun die Sätze. Danach hören Sie ein Wort. Setzen Sie davor das passende Artikelwort irgendein oder irgendwelche in der korrekten Form und sprechen Sie nach dem Signal. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Was steht da auf dem Schild? Wörter. Irgendwelche Wörter. Verstanden? Dann sind jetzt Sie dran. Wer steht denn da hinten an der Bar? Typ. Irgendein Typ. Wer kommt alles zur Feier deiner Eltern? Leute. Irgendwelche Leute. Wer hat dir denn mit dem Computer geholfen? Kollegin. Irgendeine Kollegin. Was liest du da? Zeitschrift. Irgendeine Zeitschrift. Im August 2016 ist die Tansanierin Gloria Shio nach Hamburg gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Ich will immer neue Erfahrungen machen. Deshalb war ich auch neugierig, als mir eine Freundin von einem Austauschprogramm erzählt hat. In einem anderen Land arbeiten? Eine tolle Idee. Der Schock ist mit der nächsten Information gekommen. Das Land ist Deutschland. Ich habe nicht viel über Deutschland gewusst, aber mein erster Gedanke war, dahin will ich lieber nicht. In Deutschland ist das Leben schwer, es gibt viele Rassisten, haben Bekannte in Tansania gesagt. Und jede andere Sprache ist einfacher als Deutsch. Aber ich habe die negativen Argumente ignoriert und mir gesagt, ich schaffe das. In Deutschland habe ich erst einmal einen Orientierungskurs gemacht. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie man den Busfahrplan liest und wie das U-Bahn-System funktioniert. Was ich nicht gelernt habe, wie sich die Leute im Bus verhalten. In Tansania redet jeder mit jedem, anders die Deutschen. Sie machen mit Fremden keinen Smalltalk. Deshalb ist es nicht leicht, ein Gespräch anzufangen. Manchmal setzt sich eine Person auch schnell auf einen anderen Platz, wenn ich mich hinsetze. Subtiler Rassismus. Und trotzdem ist Hamburg multikulturell. Das liebe ich an dieser Stadt. Im Bus und in der U-Bahn kann man viel über ein Land lernen. Zum Beispiel über die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. In Tansania machen Kinder, was die Eltern sagen, auch wenn diese nicht recht haben. Das ist hier ganz anders. Kinder dürfen ihre eigenen Erfahrungen machen und werden so zu selbstbewussten Menschen. In Tansania fragt kein junger Mensch seine Eltern, warum. Man tut, was diese wollen, ohne Diskussionen. Dort würde ich noch bei meiner Familie leben und müsste abends um 6 oder 7 Uhr zu Hause sein. Hier kann ich tun, was ich möchte. Ich liebe dieses freie Leben. Das ist nicht die einzige Erfahrung, die ich mit in meine Heimat nehme. Ich habe hier viel gelernt. Zum Beispiel, wie man richtig recycelt. Und wie wichtig gutes Zeitmanagement ist. In Deutschland kommt niemand zu spät. In Tansania ist das anders. Das werde ich versuchen zu ändern, wenn ich dort wieder in meinem Büro bin. Aus ihrer Erfahrung hat Gloria Shio noch einen Tipp. Ich liebe die Parks in Hamburg. Der schönste ist Planten und Blumen, mit mehreren kleinen Gärten, zum Beispiel einem im japanischen Stil oder dem alten botanischen Garten. Man kann dort entspannen, Sport machen oder Kultur genießen. In den warmen Monaten finden dort Konzerte statt, sowie das Wasserlichtkonzert. Bis zum 30. September jeden Abend. Gloria Schio war überrascht, dass die Deutschen im Bus nicht einfach miteinander reden, wie in Tansania. Reden und sprechen sind Synonyme. Miteinander reden bedeutet mit einer anderen Person sprechen. Die gleiche Bedeutung hat sich unterhalten. Ich unterhalte mich gern mit meinem Nachbarn. Kennen Sie auch diese Ausdrücke? Hören Sie die Beispielsätze und die Erklärungen dazu. Ich habe einen sehr gesprächigen Nachbarn. Wenn jemand gesprächig ist, dann redet und erzählt er gern. Es ist nicht immer leicht, mit fremden Menschen ein Gespräch anzufangen. Wer ein Gespräch anfängt, beginnt mit jemandem zu reden. Das Gegenteil davon ist, ein Gespräch beenden. Ich möchte mich nicht mit Ihnen streiten. Wir beenden das Gespräch jetzt besser und sprechen morgen weiter. Versuchen Sie es jetzt selbst. Sie hören Situationen. Ergänzen Sie die Sätze mit einem der neu gelernten Wörter in der richtigen Form. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ich kenne niemanden hier. Mit wem soll ich mich nur unterhalten? Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Warum sagst du denn nichts? Du bist doch sonst immer so gesprächig. Thomas hat gestern angerufen, aber ich hatte keine Lust, mit ihm zu sprechen. Also habe ich das Gespräch ziemlich schnell beendet. Wenn ich jemanden nicht kenne, finde ich es schwierig, ein Gespräch anzufangen. Seit dem Streit im letzten Jahr haben die beiden nicht mehr miteinander geredet. Herr Mürr, setzen Sie sich doch auf das bequeme Sofa. Danke, ich sitze hier auf dem Stuhl sehr gut. Wann sagt man sich setzen, wann sitzen? Diese beiden Verben gehören zu der Gruppe von Positions- und Aktionsverben. Positionsverben geben eine feste Position an. Dazu gehören sitzen, stehen, liegen. Wo sitzt der neue Kollege? Er sitzt im Büro nebenan. Wo steht der Drucker? Er steht im Gang. Und wo liegt die Post von heute? Sie liegt auf deinem Schreibtisch. Nach sitzen, stehen, liegen folgt der Dativ. Das passende Fragewort heißt wo? Anders ist es bei den Aktionsverben. Diese zeigen eine Aktion, eine Bewegung, eine Veränderung an. Dazu gehören sich setzen, stellen, legen. Diese Verben sind transitiv. Sie haben also ein Akkusativobjekt. Wohin soll ich mich setzen? Setz dich doch in das Büro nebenan. Und wohin soll ich den neuen Drucker stellen? Stell ihn doch bitte in den Gang. Wohin soll ich die Post legen? Leg sie auf den Schreibtisch, bitte. Nach den Aktionsverben folgt der Akkusativ. Das passende Fragewort heißt wohin? Jetzt können Sie üben. Ergänzen Sie die Verben stellen, legen und sich setzen in der korrekten Form. Sie hören ein Beispiel. Sabine hat eingekauft. Nun räumt sie die Sachen auf. Stellen. Sie die Milch in den Kühlschrank. Sie stellt die Milch in den Kühlschrank. Alles klar? Sprechen Sie nach dem zweiten Signal. Legen. Sie die Brötchen in den Brotkorb. Sie legt die Brötchen in den Brotkorb. Stellen. Sie die Weinflaschen in den Keller. Sie stellt die Weinflaschen in den Keller. Sich setzen. Sie sich in die Küche und trinkt ein Glas Wasser. Sie setzt sich in die Küche und trinkt ein Glas Wasser. Nun kommt Robert nach Hause. Alles ist schon aufgeräumt. Üben Sie jetzt die Positionsverben. Stehen. Die Milch schon im Kühlschrank. Die Milch steht schon im Kühlschrank. Liegen. Die Brötchen im Brotkorb. Die Brötchen liegen im Brotkorb. Sitzen. Und Sabine in der Küche und trinkt ein Glas Wasser. Und Sabine sitzt in der Küche und trinkt ein Glas Wasser. Möchten Sie weiter üben? Dann machen Sie Übung 18 in Ihrem Begleitheft. Am 1. Oktober 1957 startet in Deutschland der Verkauf des neuen Medikaments Contagan. 4 Jahre später wird der Name zum Synonym für den größten Medikamentenskandal der Bundesrepublik. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 19 in Ihrem Begleitheft. Ein fantastisches Versprechen. Die Tabletten wirken schnell, jeder kann sie nehmen und sie haben keine Nebenwirkungen. Als die Firma Grünenthal am 1. Oktober 1957 in der Bundesrepublik den Verkauf ihres neuen Medikaments startet, klingt es wie eine Sensation. Anders als andere Schlaf- und Beruhigungsmittel ist Contagan komplett ungiftig, verspricht der Hersteller. Die Deutschen können die Tabletten ohne Rezept in der Apotheke kaufen. Überall macht die Pharmafirma Werbung für das Medikament. Auch in Frauenarztpraxen liegen Broschüren darüber. Die Tabletten helfen gegen Schwangerschaftsübelkeit, steht darin. Der Hersteller empfiehlt Contagan auch für unruhige Kinder. Für sie gibt es das Mittel als süßen Saft. Contagan. Das ideale Medikament für die ganze Familie? Alle glauben an das Versprechen. Bald sind die Tabletten mit dem Wirkstoff Thalidomid das meistverkaufte Beruhigungsmittel der Welt. Unter verschiedenen Namen wird das Medikament in fast 50 Ländern von verschiedenen Firmen verkauft. In der Bundesrepublik nehmen in den Jahren vor und nach 1960 rund 1 Million Menschen regelmäßig Contagan ein, viele von ihnen täglich. Aber schon bald gibt es Berichte über schwere Nebenwirkungen in der Bundesrepublik und in anderen Ländern. Ärzte diagnostizieren Nervenschädigungen. Ihre Patienten haben Wadenkrämpfe, Schmerzen in Armen und Beinen. Manche haben Probleme zu sprechen. Irgendwann erkennen Ärzte die Verbindung zwischen diesen Symptomen und einem Medikament. Alle Patienten mit Problemen dieser Art haben Contagan eingenommen. 1958 werden die ersten Babys mit schweren Behinderungen geboren. Ihre Arme und Beine sind nicht normal entwickelt. Sie fehlen ganz oder teilweise. Zum ersten Mal diskutiert die Politik schon in diesem Jahr über die Missbildungen bei Säuglingen. Aber damals denkt noch niemand an Contagan als möglichen Grund dafür. Stattdessen wird vermutet, dass Tests mit Atomwaffen der Grund für die Behinderungen sind. Es gibt in diesen Jahren in der Bundesrepublik noch kein Gesetz, das die Zulassung von Medikamenten reguliert. Das Bundesgesundheitsministerium wird erst 1961 gegründet. Ende der 50er Jahre gibt es nur Behörden auf Landesebene. Es gibt auch keine zentrale Stelle, die über Behinderungen bei Säuglingen informiert werden muss. Eine Meldepflicht wollte die Politik nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich bewusst vermeiden. Denn die Nationalsozialisten hatten tausende Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet. Aus diesen Gründen bleiben die Berichte über Nebenwirkungen und Missbildungen zu Beginn Einzelbeobachtungen. Im Mai 1961 berichtet der Neurologe Horst Frenkel in der Zeitschrift Medizinische Welt über die Nervenschäden. Ärzte aus dem ganzen Land melden sich und berichten von ähnlichen Beobachtungen. Grünenthal kann nun nicht mehr versprechen, dass das Mittel keine Nebenwirkungen hat. Die Firma beantragt Ende Mai die Rezeptpflicht, die von den verschiedenen Bundesländern nacheinander ab Juni eingeführt wird. In dieser Zeit beginnt in Hamburg der Arzt Widukind Lenz, 20 Fälle von missgebildeten Säuglingen genau zu untersuchen. Lenz stellt den Müttern zu allen Details der Schwangerschaft Fragen. Er besucht die Familien auch zu Hause, schaut, welche Medikamente sie da haben. Bald ist er sicher, 17 der 20 Frauen haben während der Schwangerschaft Contagan eingenommen. Im November 1961 ruft Lenz die Firma Grünenthal an. Er informiert sie über das, was er jetzt glaubt. Contagan schädigt die Embryonen während der Schwangerschaft. Aber die Firma will ihr Medikament weiterverkaufen. Sie droht Lenz. Der Arzt berichtet bei einem Kongress öffentlich von seiner Analyse, nennt aber den Namen Contagan nicht. Dann geht alles sehr schnell. Am 26. November berichtet ein Journalist in der Welt am Sonntag über die Verbindung zwischen Contagan und den Missbildungen. Am nächsten Tag stoppt Grünenthal den Verkauf der Tabletten. Für tausende Menschen kommt diese Entscheidung zu spät. Auf der ganzen Welt werden rund 10.000 Kinder mit schweren Behinderungen geboren. Rund 4.000 davon in der Bundesrepublik. Außerdem gibt es eine unbekannte Zahl von Totgeburten. In der Deutschen Demokratischen Republik war Thalidomid nicht zugelassen. In der Schweiz und in Österreich war es rezeptpflichtig. Nachdem die Tabletten verboten worden sind, beginnen Familien mit durch Contagan missgebildeten Kindern sich zu organisieren. Ärzte dokumentieren die Behinderungen der Kinder. 1968 beginnt der Prozess gegen Angestellte der Firma Grünenthal. Aber im Dezember 1970 wird er eingestellt. Grünenthal zahlt eine hohe Millionensumme an eine Stiftung für die Opfer. Diese bekommen von der Stiftung und vom Staat eine monatliche Rente. 2009 zahlt Grünenthal noch einmal 50 Millionen Euro an die Stiftung. Auf eine offizielle Entschuldigung der Firma müssen die Contagan-Opfer bis 2012 warten. Der Wirkstoff Thalidomid wird auch 60 Jahre nach dem Verkaufsstart von Contagan noch verwendet. Zum Beispiel in Südamerika zur Lepratherapie. Zugelassen ist der Wirkstoff außerdem als Mittel gegen manche Tumoren, auch in Deutschland. Alexander und Jasmin sprechen über einen Kinobesuch. Und? Wie war's im Kino? Oh, frag nicht. Gähn. Was? Du fandest den Film langweilig? Also, mir hat er gut gefallen. Dir empfehle ich keine Filme mehr. Grummel. Seufz. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Du kannst ja nichts dafür, dass er mir nicht gefallen hat. Aber die eine Szene war toll, wo Anita im Auto sitzt und ihr, rums, der Polizist in die Seite fährt. Puh, da bin ich echt erschrocken. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war aber total überrascht, dass sie Olaf am Ende, peng, von hinten erschießt, obwohl sie ihn doch so geliebt hat. Schnief. Uff, ja stimmt, das war krass. In der gesprochenen Sprache kann man oft Ausdrücke aus der Comicsprache hören. Vor allem jüngere Leute machen ihre Sprache so gerne lebendiger. Sie benutzen lautmalerische Interjektionen oder verkürzte Verben. Einige dieser Ausdrücke stellen wir Ihnen nun vor. Gähn, Seufz, Grummel und Schnief sind verkürzte Formen von Verben. Man nimmt den Infinitiv und lässt die Endung en weg. Gähn kommt von gähnen. Das bedeutet, dass man vor Langeweile oder Müdigkeit den Mund weit öffnet und tief Luft holt. Seufz kommt von seufzen. Das bedeutet, man atmet laut aus, zum Beispiel, weil man traurig ist. Grummel kommt von grummeln. Das Wort zeigt, dass man leise seinen Ärger ausdrückt. Neben den verkürzten Verben haben Sie im Dialog Interjektionen gehört. Dazu gehören Rums, Puh, Hm, Peng und Uff. Rums imitiert den Laut, wenn zwei Dinge zusammenstoßen. Zum Beispiel: Rums fährt ihr der Polizist ins Auto. Puh sagt man zum Beispiel, wenn man froh und ohne Sorge ist. Puh, war ich erleichtert. Hm, sagt man in diesem Beispiel, während man über etwas nachdenkt. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Peng beschreibt den Laut, wenn jemand schießt. Und dann, peng, erschießt sie Olaf. Uff, sagt man nach einer Sache, die man anstrengend oder schwierig fand. Uff, das war krass. Üben jetzt Sie. Sie hören jeweils eine Situation. Kommentieren Sie sie mit einem der neuen Ausdrücke. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Mein Mathematikprofessor erklärt immer so langweilig. Gähn. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Und dann fährt der Radfahrer plötzlich gegen das Auto. Rums. Ich helfe ihr immer und sie macht gar nichts für mich. Grummel. Ach, war das romantisch. Seufz. Oder? Schnief. War das ein Schreck. Jetzt bin ich aber erleichtert. Puh. Das war jetzt wirklich anstrengend. Uff. Wir saßen ganz entspannt am See und plötzlich hörte man einen Schuss. Peng. Was? Das habe ich gesagt? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 8.30 Uhr, die Nachrichten. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig zieht das Vorhaben der CDU in Zweifel, die Verteidigungsausgaben mittelfristig zu erhöhen, ohne die Sozialausgaben zu kürzen. Bundeskanzlerin Merkel habe nicht gesagt, wie sie dies finanzieren wolle, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im Deutschlandfunk. Der Bundeshaushalt gebe dies nicht her. Darüber hinaus bedeute Merkels Zusage einen Wettlauf zur Aufrüstung, den die SPD nicht unterstütze, betonte Schwesig. Die Sozialdemokraten wollten das Geld dagegen in Bildung investieren. Die CDU-Vorsitzende Merkel hatte sich bei einer Veranstaltung des Deutschlandfunks und des Fernsehsenders Phoenix dazu geäußert. Die deutsche Wirtschaft wächst weiter. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0,6% im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. Getragen wurde das Wachstum demnach von steigenden Investitionen der Unternehmen und dem Konsum im Inland. Hinzugekommen seien Ausgaben des Staates für die Unterbringung und Integration hunderttausender Flüchtlinge. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Preise im Flugverkehr. Die Verkehrsexpertin der Gewerkschaft Behle sagte im Deutschlandfunk, niedrige Preise wie bei Billig-Airlines gingen auf Kosten der Mitarbeiter und ihrer Gehälter. Zudem steige der Druck durch neue Arbeitsmodelle wie Leiharbeit und Scheinselbstständigkeit. Wenn es wie jetzt in der Urlaubszeit an Bodenpersonal fehle, liege das auch daran, dass die Löhne zu niedrig geworden seien. Behle forderte, zumindest für das Bodenpersonal eine Lohnuntergrenze einzuführen. Das Wetter. Überwiegend sonnig oder locker bewölkt. Von Nordwesten und Westen her Schauer und Gewitter, örtlich unwetterartig. Im Osten und Südosten bis zum Abend sonnig und trocken. Höchstwerte 24 bis 33 Grad. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft. Die Beziehung zwischen Doris und ihren Töchtern ist nicht die beste. Statt diese in ihren Entscheidungen zu unterstützen, versucht Doris, über das Leben ihrer Töchter zu bestimmen. Doch es kommt anders als gedacht. Wann endlich küsst du mich, ist der erste Film von Regisseurin Julia Ziesche. Als Frau mit hohen Erwartungen an sich selbst will Doris, gespielt von Olivia Grigoli, ihren beiden Töchtern ein positives Vorbild sein. Allerdings mischt sie sich dabei zu sehr in das Leben der beiden ein. Auch ihr Freund hat Probleme damit. Was ist denn los mit dir? Du musst doch verstehen, dass... Was muss ich? Sag's mir! Ich versuch's doch! Sag mir, was ich machen soll! Das klappt ja bei deinen Kindern schon so toll. Komm, wir trinken auf deine glücklichen Kinder. Doch ihre Töchter Mascha, gespielt von Marie-Rosa Tietjen, und Viola, gespielt von Luise von Fink, haben ihre eigenen Probleme und sind auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Findest du, wir führen intelligente Gespräche? Ich finde, wir führen Gespräche. Du willst mich doch gar nicht. Es gibt Situationen im Leben, da versucht man sich ein Bild von seiner Familie zu machen. Man fragt sich, wo sein Platz ist zwischen den Menschen, die man liebt. Oder liebt man sie gar nicht? Ich bleib jetzt hier. Elias, ich rühre mich nicht mehr von der Stelle. Nie mehr. Als die 16-jährige Viola schwanger wird, denkt sie, dass sie ihre Zukunftspläne gut mit einem Kind vereinbaren kann. Die Überraschung ist groß, als auch ihre Mutter, ungeplant, zur gleichen Zeit schwanger wird. Deren Freund ist enthusiastisch. Wir kriegen ein Kind! Das ist großartig, das ist das Schönste, was mir jemand gesagt hat. Dadurch, dass sich Doris und ihre Tochter in der gleichen Situation befinden, lernen sie, die Perspektive der jeweils anderen zu sehen und ihre Probleme und Entscheidungen besser zu verstehen. Der Film Wann endlich küsst du mich von Julia Ziesche kommt am 28. September in die deutschen Kinos. Auf Deutsch spricht man das H am Wortanfang und am Silbenanfang deutlich aus. Aber manche Lerner können nicht gut unterscheiden, ob sie ein H hören oder nicht. Deshalb können Sie jetzt üben. Hören Sie die Wörter. Markieren Sie in Ihrem Begleitheft in Übung 25, wo hören Sie ein H am Wort- oder Silbenanfang? Heiß. Und. Hund. Halten. Gehalten. Hart. Art. Eis. Und. Ihr. Hier. Ist es für Sie vielleicht auch schwierig, das H zu artikulieren? Dann üben Sie es so. Lachen Sie laut und sagen Sie dabei: Ho, ho, ho, he, he, he, hi, hi, hi, ha, ha, ha. Wiederholen Sie jetzt die Wörter nach dem Signal. Artikulieren Sie das H am Wort- und Silbenanfang deutlich. Heiß. Hund. Hier. Halten. Gehalten. Hoffen. Gehofft. Hören. Zuhören. Bitte wiederholen Sie jetzt diese Sätze. Erstens. 100 hübsche Hunde haben Hunger. Zweitens. Holger und Hans hoffen auf heiße Himbeeren im Herbst. Übrigens, wenn das H in der Wortmitte nach einem Vokal steht, hört man es nicht. Zum Beispiel die Zahl. Zahlen. Hier hat das H nur die Funktion, den Vokal lang und gedehnt auszusprechen. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im November sind die verschiedenen Zeitformen unser Spezialthema. Wie fit sind Sie bei Perfekt, Präteritum und Co.? Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Peter Veit und Dascha von Warbera.